Ich könnte hier bei uns nicht spielen. Hört mir die Trommeln schlagen, dann würden einen euch Menschen an. Hört, wohin sie uns tragen, in eine Welt mit euch verstanden. Haben wir echt bestürzt oder haben wir euch gewonnen? Das los, unsere Brüllen. Ist seit einem Zeit ein Stopp. Hört mir die Trommeln schlagen, dann und nennt euch Menschen an. Hört, wohin sie uns tragen, in eine Welt mit euch verstanden.